Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Dresden, 24. Dezember 1790. Ich wäre dir sehr gern behilflich gewesen, deinem Weibchen eine Freude zu machen, aber Graf gibt das Bild nicht unvollendet aus den Händen. Ich bin gleich zu ihm gegangen und hörte, was ich von ihm erwartete. Über den Preis habe ich noch nichts erfahren können, weil seine Frau gestern dabei war und sie vielleicht nicht zu wissen braucht, was er mit dir für eine besondere Abrede genommen hat. 30 Taler wäre freilich sehr wenig für ein Bild mit zwei Händen. Eine hübsche Phrase habe ich in deinem Briefe gefunden, die ich als Weihnachtsgeschenk von dir annehme, dass es nicht so gar lange mehr anstehen kann, bis wir zusammenkommen. Diesen Wunsch habe ich freilich oft gehabt und nicht ich allein, aber wir alle dachten uns jetzt so viel Schwierigkeiten auf deiner Seite, dass ich mir nicht getraute, etwas davon zu erwähnen. Ostern fällt dies Jahr spät, und es wird alsdann hoffentlich schon grün sein. Könntest du nicht die Osterferien zu einer solchen Reise nutzen? Du bist dir wirklich solche Erholungen schuldig, und deinem Weibchen würde es gewiss in Dresden gefallen. Es freut mich, dass du mit meinem letzten Briefe zufrieden bist, und ich bin begierig, mehr von dir darüber zu hören. Die Rezension von Bürger habe ich noch nicht gelesen. Das 11. Heft der Thalia ist nunmehr angekommen. Im Menschenfeind war mir ein Monolog von Hutten neu. Ich möchte dir gern noch mancherlei darüber schreiben, aber heute bin ich durch die Weihnachtsgeschäfte zu zerstreut. Die erste Vorlesung über die früheste Epoche des Menschengeschlechts hat mir besonders gefallen. Solon hat mich nicht ganz befriedigt, aber vielleicht liegt es im Stoff. Er macht kein so gutes Ganze als Lycurg. Forsters Aufsatz hat gute Ideen, aber wieder den prunkvollen, überladenen Stil, den ich hasse. Dein Gedicht im Oktober freute mich um sein Selbstwillen und als ein Beweis der heiteren Stimmung, in der es entstanden ist. Heute nichts mehr als Grüße von M. und D. an dich und dein Weibchen. Lebe wohl, dein Körner.